Teil 3. Du hörst nun ein Gespräch. Du hörst das Gespräch einmal. Dazu löse 7 Aufgaben. Wähle. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lies jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu hast du 60 Sekunden Zeit. Du stehst am Kinoeingang und hörst, wie sich zwei junge Leute, Lucy und André, über Sport unterhalten. Na, André, treibst du immer noch so intensiv Sport? Ja, ich jogge jetzt. Wirklich? Du bist nicht mehr in deinem alten Fußballverein? Nein, nicht mehr. Für Mannschaftssport habe ich mich eigentlich nie besonders begeistern können. Ich bin eher ein Einzelkämpfer. Beim Joggen bist du auch unabhängiger. Da kannst du laufen, wann und wie lange du Lust hast. Das ist mir auch viel lieber so. Aber das Neue sind meine Sport-Apps. Was meinst du? Ich sehe schon, Lucy, du hast keine Ahnung, was heutzutage Trend ist im Sport. Man joggt nicht einfach so durch den Park oder den Wald. Sondern? Ich probiere Applikationen aus. Ein Freund, der Gschwandner, arbeitet bei einer Firma, die Sportapplikationen entwickelt. Ach so, und du probierst sie aus? Genau. Du kannst dir nicht vorstellen, was es da inzwischen alles gibt. Wenn du mich sehen würdest, wenn ich laufe. Ich sehe manchmal aus wie ein Roboter. Ich teste nämlich immer wieder neue Sachen aus. Jetzt, wo du es erwähnst, André, fällt mir ein, dass ich im Park tatsächlich manchmal Leute laufen sehe, die ein Gerät am Arm tragen. Das ist noch das Wenigste. Neulich hatte ich ein Smartphone und eine GPS-Uhr dabei und ein Bewegungsarmband und eine Stirnlampe angeschnallt. Die Geräte überwachen deinen Herzschlag, nehme ich an, und wie viele Kilometer du läufst. Nicht nur das. Die Daten werden gespeichert und zu Statistiken verarbeitet. Die schlagen dann das optimale Training vor. Gibt es viele Leute, die solche Apps anwenden? Viele? Unzählige! Ein Programm zum Beispiel, das ich getestet hatte, wurde bis jetzt 40 Millionen Mal auf Mobiltelefone geladen. Ich dachte immer, beim Sport sollten hauptsächlich die Gesundheit und die sportliche Leistung im Vordergrund stehen. Gleichzeitig soll es auch Spaß machen. Das tut es ja immer noch. Nur, dass nun alles durch die elektronischen Hilfsmittel spielerischer wird. Da gibt es ein Programm, wo das Telefon Fanjubel abspielt. Wieso? Schaut dir beim Laufen jemand zu? Nein, nicht direkt. Aber Freunde können auf der Seite des Programms deinen Lauf live verfolgen und per Knopfdruck Anfeuerungsrufe schicken. Das kann motivierend sein. Ich kann mir vorstellen, dass solche Apps auch von Berufssportlern genutzt werden. Na also, Lucy, jetzt beginnst du die Sache zu verstehen. Die Nationalelf nutzt die Technologie für Trainingszwecke. Seit einiger Zeit benutzen sie Trikots mit eingenähten Sensoren. So können die Trainer auf Tablets die Leistungen der Spieler kontrollieren. Puls, Geschwindigkeit, Laufwege, Positionen. Ist das nicht irre? Also, André, das klingt ja alles sehr interessant. Aber ich denke, für mich wäre das wohl nichts. Ich mache lieber Sport auf die klassische Art. Naja, man muss natürlich dazu sagen, dass solche Programme in erster Linie bei Männern beliebt sind. Du weißt ja, wir Männer wollen Rekorde brechen und immer besser sein als die anderen. Na, da bin ich gespannt, was in Zukunft noch alles entwickelt wird.